Kundgabe 8842. Empfangen am 21.08.1964. Studium garantiert kein geistiges Wissen. Es ist ein weites Gebiet, das euch erschlossen wird durch meine Ansprache von oben. Ihr dringet ein in euch unbekanntes Land. Ihr nehmet ein großes, umfangreiches Wissen entgegen und ihr könnet euch ungewöhnlich bereichern an geistigem Gut. Doch das verpflichtet euch auch zur Weitergabe, denn das Geistesgut soll überall hell erstrahlen, wo sich aufnahmewillige Herzen finden. Denn was ihr empfanget, das ist Wahrheit, und ob sie auch immer wieder Anstoß erregen wird bei denen, die ihren Verstand höher einschätzen als geistige Übermittlungen. Doch solange die Menschen sich nicht frei machen können von traditionell übernommenem Geistesgut, solange sind sie auch nicht fähig, die reine Wahrheit zu erkennen. Denn was durch Studium gewonnen wird, das ist totes Wissen, wenn der Geist derer nicht erweckt ist, die sich ein solches Wissen aneignen. Und darum werdet ihr dort die größte Ablehnung erfahren, wo nur der Verstand beteiligt war, wo ich selbst nicht sprechen konnte, weil ich zum Geist des Menschen spreche, der mit dem Vatergeist von Ewigkeit die Bindung aufrecht erhält. Selten nur werdet ihr dort Verständnis finden, was euch aber nicht hindern soll, einzutreten für die alleinige Wahrheit, denn es wird euch kein Mensch das zu widerlegen imstande sein, weil ich selbst diese Wahrheit zur Erde leite und meinen Argumenten wahrlich nichts entgegengesetzt werden kann. Dass sich die Menschen Stellen aus der Bibel nach ihrem Gutdünken auslegen, lässt nur immer deutlicher ihren Irrtum erkennen, den sie sich nur nicht eingestehen wollen aufgrund ihres jahrelangen Studiums. Doch was nützet dieses ohne die Erweckung des Geistes? Und welchen Irrtum hat es schon zustande gebracht? Und eure Aufgabe ist es, dagegen anzugehen, allen Irrtum aufzudecken und den Menschen die unverhüllte Wahrheit darzubieten, die sie dann auch weit eher annehmen werden als Geistesgut, das Anspruch auf Wahrheit machen kann. Was ihr nun unternehmet, um das Wissen von oben den Menschen zuzuleiten, das hat meinen Segen und es wird auch seinen Zweck nicht verfehlen. Denn wie viele Menschen nehmen an der verbildeten Lehre Anstoß und sie werden glücklich sein, eine ihnen annehmbare Erklärung gefunden zu haben. Doch ihr werdet euch die Menschen zu Feinden machen, die auf ihrem durch Studium gewonnenem Wissen beharren, eben weil ihnen die Erweckung des Geistes mangelt. Doch das soll euch nicht stören, denn ihr arbeitet in meinem Auftrag. Ihr verkündet die Wahrheit, die allein in mir ihren Ausgang hat. Und ihr übertrefft wahrlich jene an Wissen, denn ihr könnt Aufschluss geben über alle jene Dinge, die der Erschaffung der Welt und des Menschen vorangegangen sind. Und das ist wahrlich so bedeutungsvoll und es kann euch nicht widerlegt werden. Jene können es nur zurückweisen als unglaubwürdig. Sie werden aber keine bessere Erklärung und Begründung ihres Seins auf dieser Erde geben können. Sie werden zugeben müssen, dass sie darüber auch durch Studium nichts erfahren haben, was aber durch mich selbst den Menschen erklärt worden ist. Ihr Menschen könnet euch doch nicht einbilden, dass ihr, die ihr in einem hohen Verstandeswissen steht, ein Vorrecht besitzet gegenüber dem Menschen mit schwächerem Verstand, wenn es um die Erreichung der Seelenreife geht. Ihr könnet doch von eurer Verstandesschärfe nicht die Seelenreife abhängig machen, weil ihr studieren konntet, wenn ihr nicht zuvor euren Geist erwecket, der euch dann aber auch auf den Irrtum hingewiesen hätte. Dagegen kann ein schwacher Verstand zur Erweckung des Geistes gelangen, weil dazu nur die Liebe nötig ist und diese eben geübt werden muss, um den Geist zum Leben zu bringen. Und wer diese Liebe lebt, der kann sich nicht mit Irrlehren einverstanden erklären. Er weiß es genau, wo sich der Irrtum eingeschlichen hat, und er wird sich voll und ganz dafür einsetzen, diese Irrlehren auszurotten. Ob ihr nun dieser oder jener Geistesrichtung angehört, bevor ihr nicht den Geist zum Leben erwecket, bleibt euer Wissen ein totes Wissen, das keine Kraft auszustrahlen vermag auf die Zuhörer. Das sei allen denen gesagt, die meine Offenbarungen zurückweisen aufgrund ihres Weltwissens, das ich darum nicht anders benennen kann, weil es auf dem Wege des Studiums erzielt wurde, aber nicht für Wahrheit garantiert, die allein nur von mir als dem Urquell der Wahrheit erlangt werden kann. Amen.